So war Allahs Gesetzmäßigkeit mit denjenigen, die zuvor dahin gegangen sind. Und du wirst in Allahs Gesetzmäßigkeit keine Änderung finden.